Vorgang. Das ist, Chrippi. Verborgen ist das Licht bei Dunkelheit. Schließt du die Augen, nimmst du es wahr. Hältst du deinen Atem dabei erst einmal ein? Wird etwas entstehen können? Was es gibt? Mit geschlossenem Mund sitzt du da. Und bist. Dabei ziehst du alles auf dich. Und kommst vor? So hältst du still. Und es bewahrt sich dir, was dir bereits gegeben ist. Dann lässt du wieder ab davon. Und es geschieht. Bald darauf wird es wahr sein können, dass etwas dabei ist zu entstehen. So gibt es das. Du erkennst das. Und bist da. So kommst auch du dir selbst mit etwas Eigentlichem vor.